so oft gelesen, rohe Spaghetti, zu viel gekaut, zu lange geschlafen, zu oft gebadet und vor allem zu viel Fernsehen geschaut. Ich bin rumgerannt, zu viel rumgerannt, zu viel rumgerannt, ist doch nichts passiert. Zu viele Frauen nur angesehen, zu viel nur mit mir rumgespielt, zu viel gesoffen, zu viel geredet, zu viele Nächte, wo nichts passiert. Ich bin rumgerannt, zu viel rumgerannt, zu viel rumgerannt, ist doch nichts passiert. Dasselbe Land, zu lange gesehen, dieselbe Sprache, zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verehrt. Ich bin rumgerannt.